Einsicht. Eine übertriebene Genauigkeit würde die Dinge eines Menschen nicht besser machen. Gestaltung. Quadratische Proportionen. Unter einer Betrachtung der quadratischen Proportionen versteht Schneider eine Ausrichtung der körperlichen Kräfte eines Menschen entsprechend jenen inneren Beziehungen eines Quadrates. Das hat er während mancher Phasen der Meditation so geübt. Dokumentation. Eine Lehre anerkennen. Bei meiner Suche nach dem richtigen Gehalt für meine Werkschau bin ich zuweilen an richtig gehende Begrenzungen meiner Kraft gekommen. Da habe ich sie nicht bis ins Ungewisse hinein steigern wollen, das würde ich aber auch gleich gar nicht tun können. Die Grenzen meiner Person sind zwar von Zeit zu Zeit veränderlich gewesen, aber es hat immer zu solche gegeben. Jedoch habe ich mich weder zu besiegen noch zu überwinden gewusst. Davon habe ich irgendwann abgelassen, so etwas zu versuchen. Es erscheint mir heutzutage als ein falscher Weg, dass man so etwas tut. Viel mehr als das möchte ich mir entsprechen. Von Zeit zu Zeit sind darum manche Vorhaben von mir einfach gescheitert, was ich hingenommen habe. Sie haben nicht zur Konstellation meines Lebens gepasst, darum habe ich sie früher oder später aufgegeben. Dasselbe kommt auf der abstrakten Ebene der Gedanken bei mir vor. Auch diese hat ihre Begrenzungen, auch wenn sie auf den ersten Blick von uns nicht wahrgenommen werden könnten. Da habe ich sie einfach vorausgesetzt und unter einer solchen Prämisse das mir Gegebene betrachtet. Oh ja, das Beschauen der Gedanken ist ein Vorgang, der sehr viel möglich machen kann und für den in meinem ruhigen Leben manche Gelegenheit besteht. Da habe ich die Gedanken von mir wiedergegeben, indem ich sie mir notiert habe. Ich erinnere mich daran, dass ich mir das erstbeste Wort in der Regel hergenommen habe, um es auszuführen. Da habe ich es um weitere Worte ergänzt. So sind viele Gedichte und Aphorismen entstanden, die es einheitlich zum Thema gehabt haben, dass ich eigentlich nichts zu sagen wissen würde. Das ist der Ausgangspunkt für die Erstellung meines Werks gewesen. Erscheint er mir auch rätselhaft zu sein, so habe ich dadurch doch zur Sprache und ihrer Gestaltung gefunden. Es ist mir nach wie vor wichtig geblieben, ehrlich im Umgang mit den Regungen meines Gemüts wie auch mit den Gedankendingen zu sein. Ich erkenne sie an und weise dieser Sache auch etwas von hohem Wert zu. Da bestimme ich es dafür, dass meine Werke in ihrer Summe Bestand behalten können, solange ich mir selbst gerecht bleibe. Das eigene aber ist nichts gewesen. Da muss es als Summe auch neutral und in Balance sein. Ein vielgestaltetes Nichts wird das sein, was dadurch mich emaniert wird. Es hat bereits manches davon zu seinem Bestand gefunden. Derweil denkt es sich mir im Geiste, dass ich es auf die Weise recht mache. Mein Werk soll eines sein, das das Wesen der uns Menschen zugänglichen Begebenheiten keineswegs verdrehen oder verstellen soll. Darum habe ich es anerkannt, wie es geworden ist, und alles so belassen, wie es mir zu sein scheint. Ich bräuchte es nicht zu behaupten. Das wird vergebens sein, dass man sich durchsetzt und eine Vorreiterrolle übernimmt. Wohin möchte man auch gehen? Das eigene habe da einen besseren Bestand. So sollen wir es leben, so sollen wir es erhalten. Das wird die Lehre sein, was aus unserem Denken resultieren kann, sobald es sich vervollständigt hat. Der Ansatz dafür soll es sein, dass wir uns das Gegebene erhalten möchten. Ein solches Werk wird gutartig aufgebaut sein, wenn es dieser Vorgabe entsprochen hat. Eine Flucht des Menschen führt ihn in ein unbekanntes Gebiet. Bei ihr wird er auf manche Hilfestellung angewiesen sein und Vertrauen sowie Verlass anderen Menschen gegenüber besitzen müssen. Das kann schiefgehen, weil nicht jeder so etwas verdient haben würde. Man baue besser auf das eigene Vermögen, weil es so von uns bewahrt werden kann. Keiner hat alles gekannt, was uns ausmacht. Da haben die Menschen auf der Flucht vieles davon verloren, was sie einmal so groß gemacht hat. Manche haben allein nur ihre Würde davongetragen, als sie in fremdes Gebiet eingedrungen sind, und andere haben sich nicht einmal eine solche Würde bewahrt. Mancher ist derweil gar in Gefangenschaft geraten und hat alles verloren, was ihm vormals so lieb gewesen ist. Da haben wir manchen Grund dafür erkannt, um vor Ort zu bestehen, anstatt uns in die Obhut anderer zu begeben und uns auf deren Führung zu verlassen. Dann aber haben wir den Kreis vervollständigen können und unsere Gedanken gedacht. Das hat eine hohe Wertigkeit zu eigen. Manches bringen wir so zum Abschluss. Sind die eigenen Dinge erst einmal von uns vervollständigt worden, dann sollen sie auch in solcher Ordnung bleiben. Dazu haben wir die Beständigkeit des uns Gegebenen anerkannt und ihr manche Bedeutung zugewiesen. Wir verhalten uns danach, dass wir im Umgang mit dem Gegebenen immer wieder aufs Neue die Kreise schließen werden und so in Analogie zu dem bereits Beständigen das Weitere heranbilden, auf das wir es schaffen können. Derweil hat das der Mensch als etwas Rechtes empfunden. Es ist ihm sehr genehm, dass seine Gedanken dabei sich vervollständigt haben. In diesem Zustand der Vollständigkeit des uns Eingegebenen haben sich die Belastungen bei uns aufgelöst, weil sie in Balance gekommen sind. Das soll es sein, was eine Krone am Menschen ausmacht. Man trägt sie weniger auf dem Kopf, als dass man sie vielmehr bei sich durch geistige Stärke und eine Klärung des Gegebenen verkörpert hat. Da haben die Gedanken bei uns zu ihrem Bild gefunden, derweil haben wir ein solches komplettiert. Dafür hat jeder Mensch einen Rahmen zu eigen, der es ausmacht, was er zu verstehen weiß. Nach einem solchen richten wir uns im Leben aus und erfahren so ein eigentliches Glück. Damit ist es uns gelungen, etwas davon darzustellen, was uns im Dasein ausmacht. Das soll ein Bild für die Lehre sein. Sie haben wir als erstes und als letztes im Leben zu eigen. So sind wir gekommen, so werden wir auch gehen. Wer sich die Mühe gemacht hat, eine solche Lehre im Leben bei sich wachzurufen und sie wiederum zu verfügen, der kann sich dabei glücklich schätzen, weil er etwas recht macht. So haben wir zu leeren Händen gefunden, so haben wir uns der Dinge entledigt. Das hat einen Frieden bei uns erst möglich gemacht. Dokumentation. Die Vorspannung gewahren und zulassen. Ein Mensch, der alles hat, muss das auch verwalten, was er hat. Da wird er Zeit seines Lebens damit beaufschlagt sein, was da vorgekommen ist. Der Glückliche bezeichnet es als sein Glück, der Unglückliche hat daran jedoch sein Unglück festgemacht. Haben werden beide das Gleiche. Sie haben es allein nur anders interpretiert. Warum sie das tun, kann man erörtern. Das wird uns jedoch nun auf Abwege führen können. Darum haben wir davon abgelassen. Wir bräuchten das Unglück nicht zu verstehen, wenn es obsolet gewesen ist, dass es aufkommt. Viel mehr als so etwas Abwegiges zu tun, möchten wir uns beschränken. Darum führen wir das hier und auch andernorts in keiner Weise aus. Es hat keinen doch zu eigen, so etwas doch zu tun, weil es der Willkür eines Menschen entsprungen ist. Stattdessen möchten wir die Willkür des Menschen untersuchen. Sie ist dem Allem übergeordnet und auch so zu erkennen. Wegen ihr Versagen des Menschen Kräfte zuweilen. Sie hat zu nichts geführt, weil sie keinen einzigen Weg verkörpert, sondern eine Vielzahl der Wege als berechtigt vorhanden angesehen hat. Da ist es ihr Anteil am Gegebenen, dass ein Mensch wegen ihr sein individuelles Schicksal erfährt. Das Glück aber liegt auf einer anderen Ebene und ist mit dem Individuum und seinen Erfahrungen des Missgeschicks allein nur bedingt vereinbar gewesen. Wer den wahren Weg, welcher ein einziger allein nur sein kann, verlassen hat, der entdeckt die Freiheit zu scheitern und zu versagen für sich. Viele Schritte kann er so tun, die sein Lebensglück schmälern werden. Dabei macht er reiche Erfahrung davon, was nicht gut für ihn gewesen ist. Kehrt er anschließend um, so hat er den Abweg und einen Rückweg aus der Falle oder aus der Patsche für sich gefunden. Ein Glück ist keines dabei eingetreten. Derweil ist es allein nur sein Gebärden gewesen, was ihn dorthin geführt haben kann. Für einen Menschen ist der individuelle Weg nicht vorgesehen gewesen. Er offenbart uns das Gesetz des Schicksals, aber er würde nicht die Rechtmäßigkeit unserer Handlung erwirken. Im Gegenteil, gerade weil wir von ihr abgewichen sind, ist das Schicksal eingetreten, welches uns widerfahren ist. Darum hat die dabei gewonnene Erfahrung keine Bedeutung. Im Grunde hat keinerlei Erfahrung eines Menschen eine andere Bedeutung als die, dass sie ohne Grund zustande gekommen ist. Damit haben wir es erkannt, dass sie ohne Wert für einen rechtschaffenen Menschen sein muss. Wir sollten uns nicht von den Darstellungen der Abwege anderer Leute lebenswegs dazu verleiten lassen, ihnen nachzueifern. Darum haben wir alles verworfen, was damit in Verbindung gestanden hat. So sind wir dazu übergegangen, das eigene Gut wichtiger zu nehmen als dasjenige Gut der anderen Leute. Wir führen ein eigenes Dasein. Haben wir erst einmal alles daran aufgegeben und uns dem eigenen Guten im Leben gefügt, so haben wir auch etwas recht gemacht. Da können wir alle individuellen Anteile des Menschen aufgeben, ohne etwas zu verlieren. Ja, wir werden vielmehr etwas dadurch zu gewinnen wissen, dass wir das getan haben. Fortwährend werden wir einen Aufbau der Dinge erfahren, wenn wir es richtig gemacht haben. Doch sollten wir keinen Tempel bauen, wenn es um falsche Idole gegangen ist. Darum haben wir auch davon abgelassen und auf keinem der möglichen Wege uns dazu aufgefordert, mehr als nichts zu tun. Somit haben wir alles belassen, wie es ist, und uns einer Auflösung davon gewidmet, was zuvor als Willkür bezeichnet worden ist. Damit haben wir dem Ego an uns einen Weg vorgegeben. Wir haben allein nur das für uns als ein Glück anerkannt, was über einen solchen Anteil des Menschen hinausgegangen ist, welcher allein nur ihm zugehört hat. Da ist ein solches Ego als Erscheinung für den Menschen von Bedeutung. Er erkennt es an ihm, dass er etwas nicht zu tun bräuchte. Was er aber tun sollte, das resultiert aus seiner Ich-Kraft. Mit ihrer Zuhilfenahme hat der Mensch manche Gelegenheit, sein Ich mit einer Gemeinschaft in Einklang zu bringen. Ist das erst einmal geschehen, wird er sein Dasein auf redliche Weise fristen können. Wir wollen also eine Position in einer Gemeinschaft einnehmen. Dazu müssen wir jemand sein, der um sich gewusst hat. Wir haben dafür eine eigene Geschichte, damit wir zu wahren Worten über das Leben finden können. Wir haben dafür ein eigenes Geschick, damit wir neben den Worten auch mit Taten glänzen können. So können wir uns mit Tat und Klang am Geschehen eines Umfeldes beteiligen. Daran haben wir das eigene Glück festgemacht, dass es sich erfüllt hat, was wir zu erreichen suchen. Daran haben wir eine Gegenwart erkannt, dass wir durch das eigene Wirken bereits einen Anteil daran haben, was geschehen und wahr geworden ist. So haben wir es verstanden. So wird es auch einen Nutzen haben. Darum haben wir an unserer tatsächlichen Arbeitsfähigkeit das eigene Gut festgemacht und sie erwirkt. Jeder weitere Moment des Lebens soll dafür uns zum Zwecke einer Erhaltung des Gegebenen bestehen. Was dazu nicht gut gepasst hat, das bringen wir wiederum bei uns in Ordnung. Impuls. Man kann allein nur über die Pfütze springen, die gerade vor einem liegt. Phänomenales. Eine Einsicht getreu der Begebenheiten. Man wird sich darüber sicherlich etwas verwundern, warum solche Dinge, wie Schneider sie getan hat, bei ihm so gut gegriffen und sein Dasein so stark aufgewertet haben. Er glaubt, dass das an der Natur jener von ihm angewandten Sache liegt. Ihre Aufbereitung hat das mit sich gebracht. Gestaltung. Das Kunstwort, Sekasaktrum. Eine Substanz der Gedanken, welche diesen ein eigentliches Gewicht verleiht, bezeichnet der Autor Schneider in seinen Schriften zuweilen mit dem Wort, Sekasaktrum. Es soll von der Leserschaft des Wikis als ein Kunstwort erkannt werden. Er setzt es innerhalb seiner Texte gerne dazu ein, um einen gleichförmigen Gemütszustand von ihm mit einem plastischen Klangbild aufzuzeigen. Reflexion. Achtung haben. Wenn es eine Sache geben kann, welche für alles Glück im Leben eines Menschen erforderlich sein wird, dann soll das seine Glaubwürdigkeit sein. Eine solche ist zuvorderst bei uns zur Geltung gekommen. Noch vor einem in einen anderen Menschen gefassten Vertrauen hat das stattgefunden. Sie hat also bereits ihren wahren Rang bei uns eingenommen. Eine gewisse Glaubwürdigkeit möchte ein Mensch vollkommen zu Recht erlangen. Dazu soll er in seiner Art wirklich, einfach und aufrichtig sein. Gedanke. Eine Wahrheit und ihr Vorkommen. Eine Wertigkeit des Gegebenen tritt stets im Verbund mit ihrer Widerspiegelung auf. Dafür gelten hermetische Prinzipien, weil solche nun einmal so definiert sind. Solange die Dinge keine Arbeit verrichtet haben, soll das wahr sein und etwas gelten. Da würden sie nichts vollbringen, haben aber dennoch einer Ordnung entsprochen, wie sie ist. Damit sind sie vorgekommen und haben etwas von ihr verkörpert. Auf diese Weise hat alles zu seiner Substanz gefunden und somit auch seinen Rahmen erhalten. Das Ganze hat festgestanden. Derweil sind wir Menschen unfähig dazu gewesen, etwas zu belassen, wie es vorgekommen ist, solange wir nicht den passenden Kraftansatz dafür zu eigen haben würden. Um nun einen solchen aufzufinden, haben wir es behauptet, dass wir uns erproben können. Nach einem ungewissen Verfahren haben wir das getan. Da wir uns jedoch dessen gewahr sind, dass unser Weg kein abgesicherter ist, haben wir etwas richtig gemacht. 3. Error. Ausgehend von einem Ausgangswert, welcher bei uns gerade vorkommt, haben wir uns aufgefasst und alles belassen. Das Leben soll eine Wahrheit für sich sein. Da haben wir alles geleistet, weil wir nichts dazu getan haben. Ausgestattet mit einer dementsprechenden Kenntnis haben wir es festzumachen gewusst, was bei uns an Anregungen vorgekommen ist. Nach deren Sichtung haben wir es gelernt, etwas Gegebenes zu ordnen. Das hat alles Weitere erst möglich gemacht. Eine Sortierung der Impulse von uns hat etwas ergeben. Solche sind stets sequenziell aufgetreten. Da haben wir sie unmittelbar erfahren und wiederum erhalten, was wir zu gewahren vermocht haben. Manches hat sich uns inzwischen eingeschrieben, was ohne Wert sein soll. Da ist es leer gewesen und auch so geblieben. Das ist alles andere als speziell gewesen. Somit haben wir einer Trivialität Raum an uns verliehen. Der Sachverhalt, dass sie vorgekommen ist, hat uns selbst betroffen. Darum haben wir uns auch so gefühlt und sind uns in einer dazu gleichwertigen Weise vorgekommen. Das ist alles nichts gewesen, aber so hat es Bestand erfahren. Dumm und mutig, schlecht und ordentlich, wahr und unredlich sollen Adjektive dafür sein, was da bei uns aufgetreten ist und uns rätseln hat lassen, für was so etwas gut sein soll. Aber auch das haben wir daraufhin festzumachen gewusst, es ist ohne Bewandtnis und darum kaum von Bedeutung für die eigene Sache gewesen. Darum haben wir endlich damit aufgehört, nach dem Kern davon zu suchen, was den Dingen innegewohnt hat. Einer Erkenntnis haben wir entsagt, aber manche Kenntnis der Trivialität erworben. Auf diese Weise ist ein Instrument entstanden, welches nicht geklungen hat. Es ist uns in die Hand gegeben. Das Licht, welches geborgen in der Materie vorgekommen ist, hat dort vollkommen zurecht ausgeharrt. Phänomenales. Ein Spannungsbogen als Merkmal. Das Schriftgut des Autors Schneider würde voraussichtlich nicht so gut von einem, diesen Sachen kaum vertrauten Menschen aufzufassen sein, ehe ein solcher sich eine gewisse Kenntnis zum eigentlichen Spannungsbogen davon erworben hat, wie er bei ihm gegolten hat. Schneider möchte im Alltag mit dessen Zuhilfenahme einen positiv wirksamen Zustand der eigenen Kräfte aufrechterhalten. Dank dessen hat er sich bereits manches Gute erhalten können. Dazu wendet er keinen anderen Trick an, als zuweilen eine ziehende Kraft in aller gegebenen Wirksamkeit an sich vorzustellen. Das soll also eine Normalkraft sein, welche in einem Gefüge aus weiteren Kraftwirkungen vorkommt, wie es bei ihm aufgetreten ist. Solche Nebenkräfte treten als Begleiter von einer solchen Normalkraft auf. Ihre Korrespondenz wird durch den Leib des Menschen vorgezeichnet und damit festgelegt. Sie hat eine ihm regulär erscheinende Grundspannung am Leib ausgelöst, welche sich stetig zu erneuern vermag. Das setzt Matthias Schneider als Kenntnis um. Beim Zeichnen seiner Bilder wendet er solche ziehenden Bewegungen mit Absicht gerne an. Er führt den Stift oder Pinsel auf die Weise in einer geraden Bahn. Das ergibt saubere Formen auf dem Papier vor ihm. Das soll ihm zudem manche gute Gelegenheit zur Koordination seiner Hände ermöglichen. Er soll sich dabei damit zurechtfinden, wie er sich fühlt. Alles Weitere soll sich daraufhin durch eine Einhaltung der Regelmäßigkeit davon ergeben, was er da getan hat. Mechanik. Unterscheidung der Auswirkungen einer Kraft. Druckkraft. Spreizung der Wirkungslinien entsprechend der Körpergeometrie. Verschiebung der Körper gegeneinander. Verteilung der Kraftwirkung. Zugkraft. Konzentration der Wirkungslinien entsprechend der Körpergeometrie. Zentrierung der Körper aneinander. Bündelung der Kraftwirkung. Gestaltung. Körpergeometrie als Voraussetzung. Eine geeignete Körpergeometrie soll immerzu die wesentliche Voraussetzung zur Anbringung einer virtuellen Größenordnung sein, etwa einer Kraft. Dank der immanenten Geometrie eines Objekts eignet es sich für bestimmte Anwendungen gut. Da Kräfte sowohl von außen als auch von innen her, wie auch nach außen und nach innen hin wirksam sind, treten sie auch so auf. Auf ihre Eigenschaften soll einfach geschlossen werden. Sie sind stets vorhanden. Gedanke. Ein Wechsel der Positur versetzt uns in eine neue Lage. Um sie einnehmen zu können, müssen wir jedwede Positur getreulich vernehmen, wie sie ist. Der uns eingeschriebene Ansatz zum Gewahren der eigenen Kraft soll derweil ein einfacher sein. Wir ziehen uns zusammen, haben dabei das Vakuum im Blick. Ausgehend von einem solchen Sachverhalt, haben wir etwas an uns als gasförmig angenommen. Der Umstand, dass wir ein solches Gas zusammenziehen, vereinigt alles in uns, was uns zu jeder Zeit ausgemacht hat. Da soll es wahr sein, was wir erfahren können und erleben dürfen. Damit sind wir umgegangen und haben etwas wahrgemacht. Gestaltung. Eine Kunstform, welche arm an Suggestion sein möchte. Vikutabandham, lautet eines der Kunstworte, welche Matthias Schneider zur Erläuterung seiner eigentlichen Beweggründe als Künstler in seine Schriften eingeführt hat. Das Wort soll darauf hinweisen, dass Schneider seine Arbeiten ohne zusätzliche, suggestive Unterlegungen herzustellen versucht. Jede Sache spricht doch bereits für sich, weil es sie gibt. Impuls. Allmacht. Alle Wege führen nach Rom. Alle Wege führen nach Rom oder von Rom weg. Gedanke. Zuordnung. Eine aus Klang und Ordnung hergeleitete Struktur wird Sprache genannt. Sprachgestaltung. Vocal Assembling. Seine Arbeit im Umgang mit der deutschen Sprache soll beim Autor des Wikis eine Wahrnehmung jener Eigenschaften heranbilden, welche ihr innewohnen. Phänomenales. Bezugspunkt. Das Notwendige besteht von sich aus. Gestaltung. Unverkürzte Wege. Das Prinzip eines unverkürzten Weges wird von Schneider weitgehend eingehalten. Er wendet es auf seine Prozesse und Handlungen an. Impuls. Ein Potenzial. Nimm das Beste, was du dir vorstellen kannst, an und setze dich damit gleich. Dokumentation. Gebundenheit. Eine Unendlichkeit des Vorgegebenen macht das Gesetz der Ordnung aus. Da soll es wahr sein, dass es das Gegebene bereits durchdrungen hat. Unendliche Größenordnungen bestehen jedoch keine in dieser Welt. Allein nur etwas Endliches kann in ihr vorkommen. Die Spuren im Sand haben sich verwischen lassen. So sind die Sandkörner nun einmal. Alle Größenordnungen verhalten sich wie diese. Mit dem Scharfsinn eines Menschen lassen sich die Dinge ungefähr bestimmen. Derweil tanzt alles, ja, es erfreut sich an der Müßigkeit davon, was da vom Menschen an der Welt durch eine Überlagerung des Gegebenen getan wird. Das vollständige Ganze hat das zugelassen. Der Sachverhalt, dass der Mensch für sein Handeln eine Berechtigung erfährt, ist gelogen. Der Sinn des Menschen und der Sinn seines Erlebens haben nicht immer miteinander korreliert. Wer hat es anders erwartet? Absolut ist der Mensch zu jeder Zeit gewesen, bis er damit begonnen hat, seine Situation zu verändern. Einsicht. Eigenständigkeit. Mit jedem einzelnen Werk kann sich ein Mensch ausstatten. Was einer zu verrichten weiß, dazu muss er niemanden befragen. Impuls. Alles hat seine Zeit, aber alles braucht auch seine Zeit. Dokumentation. Konstruktion einer konzentrischen Form. Eine Bewegung des menschlichen Leibes hat ihre Phasen. Für jeden Punkt seiner Struktur soll es gelten dürfen, dass nach drei Phasen einer Bewegung auch drei Positionen vorkommen, welche zusammengenommen eine Eigenschaft haben. Das soll eine Fläche sein. Sie erscheint allein nur virtuell und hat keine besondere Ausprägung zu eigen außer jener, dass sie einer Ebene entspricht. Derweil gibt es für diese Fläche Merkmale zu beachten, aufgrund derer sie klassifiziert werden kann. Eine eindeutige Ebene soll gegeben sein, wenn die drei Phasen der Bewegung den entsprechenden Punkt des Leibes auch an drei voneinander unterscheidbare Orte im Raum geführt haben. Eine uneindeutige Ebene soll sich ergeben, wenn die drei Phasen der Bewegung den entsprechenden Punkt des Leibes lediglich an zwei voneinander unterscheidbare Orte im Raum geführt haben. Eine beliebige Ebene soll sich ergeben, wenn die drei Phasen der Bewegung den entsprechenden Punkt nicht bewegt haben. Somit ist der Punkt zu allen drei Zeitpunkten nicht gewandert. Derweil nehmen wir es an, dass sich schneidende Ebenen in ihrer Schnittlinie einen Strahl ergeben. Allein nur eindeutige Ebenen ergeben auch einen eindeutigen Strahl. Wir haben nun die Option, ein Lot zur Ebene zu fällen, a, aber auch zwei Ebenen zu geben, sodass sich ein solcher Strahl ergibt, b. An diesen Geraden setzen wir an und gestatten es uns, sie in einfacher Weise aufzuteilen. Nun greifen wir mit einem Zirkel, einen Abstand, der vom Betrag seiner Länge größer ist, ab, der sich also vom ersten deutlich abhebt. Wir setzen mit diesem an den Endpunkten des Lots, A, und des Strails, B, an und nehmen es zur Einrichtung einer Beweglichkeit davon an, dass die Verbindung wie ein Gelenk ist. Daraufhin führen wir dort Bewegungen mit ihm aus und bilden sie zeichnerisch ab. Da erhalten wir für A einen entsprechenden Kreis. Bei B hat die Fläche, auf der sich der Kreis abbilden wird, ebenfalls nicht gefehlt. Sie geht durch seine Mitte. Folglich erhalten wir dort die Hülle einer Kugel als Abbild der Form, welche durch die beiden Ebenen an zwei Stellen halbiert ist. Diese Mischung aus Physik und Geometrie gelte es nun ineinander einzusetzen und das Entsprechende zu verstehen. Es soll sich so zeigen können, zu was das geführt hat. Dokumentation. Eine Kraft für alles. Bei der sprachlichen Ausführung von solchen Begebenheiten, wie wir sie uns vorstellen möchten, kann man das Gegebene nach und nach erfassen und so seine Kenntnisse über einen Vorgang erweitern, bis diese vollständig sind. Dazu legen wir eine zentrale Bedingung fest. Die zu beschreibende Begebenheit muss aufzufassen sein. Sie muss also von einer endlichen Natur sein sowie die Eigenschaft zu eigen haben, dass sie darstellbar ist. Wir gehen grundsätzlich von der einfachen Annahme aus, dass es für das Beliebige einer Form bedarf, um dessen Fälle unterscheiden zu können. Hiermit soll nun nicht allein nur deren Ausprägung vorgezeichnet werden, sondern auch etwas zu einer Bedeutung davon gesagt sein. Allgemein gesprochen lassen sich folgende Fallunterscheidungen einführen. Alles ist frei. Es würde folglich nichts gegeben sein. Nun kann man sich es aussuchen, was man, aber auch ob man etwas gestalten möchte. Dieser Zustand kann kontinuierlich sein. Er kann also fortdauern. Nichtstun, Ausgangslage. Man hat sich darauf festgelegt, dass man etwas gestalten möchte. Man würde es jedoch noch nicht wissen, was man gestalten möchte. Nullter Grad, Offenheit fürs Handeln, Bereitschaft. Man legt sich auf eine Sache fest, die man gestalten möchte. Man führt eine Gestaltung nach eigenem Vermögen und Kenntnisstand durch, wie er derzeit bei sich vorhanden ist. Erster Grad, Improvisation. Aufgrund der Güte eines improvisierten Ergebnisses stellt man es fest, wie gut eine Umsetzung davon gelungen ist, was man zuvor für sich als Zielwert festgelegt hat. Zweiter Grad, Bewertung. Eine Vervollständigung der eigenen Kenntnisse durch die Auflösung der beliebigen Anteile am Werk soll primär durch eine Ablösung dieser ungewissen Anteile erfolgen. Dritter Grad, Orientierung, Stilfindung. Da beim dritten Grad bereits eine Beliebigkeit der Begebenheiten unterbunden wird, erfährt man dort schon eine Gewissheit. Das gestaltete Produkt besitzt die Eigenschaft, dass seine beliebigen Anteile minimiert worden sind. Es erscheint folgerichtig zu sein, dass sich die Kenntnisse eines Menschen bei solchen Werken festigen, die eindeutig von ihrer Art sind. Gestaltung. Bekanntes. Eine Welt, wie die uns rechtige eine ist, hat solche Eigenschaften an sich, die mal erscheinen und das auch mal nicht tun würden. Sie sind es, welche sich durchaus von uns benennen lassen. Aber man würde es nicht sicher vorhersagen können, was davon wann und wo vorkommen wird. Mechanik. Eigenheiten. Ein Pendel besitzt das Vermögen dazu, einen unverkürzten Weg zu gehen und einen solchen aufzuzeigen. Es hat darum eine Kraft an sich, mit der dieses Objekt alles, was vor Ort zum gegebenen Zeitpunkt vorhanden ist, in wirksamer Weise rezipieren, aber auch rezeptieren kann. Dokumentation. Ein Schema der Lösung vom Allbekannten. Der Mensch besteht als Einheit in der Welt. So kommt er in ihr vor. Im Grunde ist er zu ihr separat geblieben. Derweil wandelt sich alles, was uns vorgegeben ist. Da hat er damit umzugehen und sich zu erhalten. Eine räumlich-strukturelle Phänomenologie hat der Mensch vormals gut auffassen können und anhand von ihr jene Kenntnisse gebildet, die er in der Mechanik zusammengefasst hat. Sie beschreibt ein Zusammenwirken des Gegebenen. Damit hat sich der Mensch etwas erschließen können, was von Wert für seine Sache gewesen ist. Derweil ist er dazu ausgebildet worden, sich gemäß seiner Kenntnis einzusetzen und etwas zu leisten. Das hat er getan. Dabei hat er es wahrgenommen, dass eine Mechanik umso besser funktioniert, je geringer der für sie erforderliche Krafteinsatz ist. Da nutzen sich die Bauteile allein nur wenig ab. Ein Apparat und seine Konstruktion, welche eine gewisse Proportion durch jene Elemente aufweist, die an ihm verbaut sind, bestehen somit manche Zeit noch fort. Da überdauern sie lange und man kann sie gut verwenden. Also hat der erforderliche Krafteinsatz minimiert zu werden. Das hat alles verbessert. Dieses Prinzip hat nicht allein nur für Maschinen und Apparate gegolten, es hat auch Gültigkeit vor der Natur überhaupt und steht darum in einem direkten Zusammenhang mit den im Grunde noch ungeahnten Prinzipien des Lebens. Somit hat diese Idee auch eine Bedeutung für eine Auffassung des Menschen. Sobald man sich von einer räumlich-strukturellen Vorstellung der Wirklichkeit abgelöst hat, fällt man auf sich selbst zurück. Da verbleibt man in der Welt und hat doch keine Auffassung von ihr. Das betrachtet der Autor Schneider als einen günstigen Zustand. Mit einem solchermaßen entleerten Geist kann man sein Leben in der Welt angehen und sich im eigenen Dasein verwirklichen. Das hat auch er so getan. Zwei Wege soll es dafür geben, wie man bei sich eine Vorstellung der Wirklichkeit einrichten kann, die auf der eigenen Ansicht des Gegebenen aufbaut. Doch zuerst bekenne man sich dazu, diesen Weg beständig zu begehen. Da soll er erscheinen, wie er ist, und somit würde er nicht von uns abzukürzen sein. Da entspricht er der Natur eines Menschen. Sie soll es sein, worauf es angekommen ist. Im Vertrauen an die Begebenheiten eines Kosmos hat der Mensch es gut damit, seinen Weg zu gehen. Dazu bräuchte er nichts über Gebühr zu bewegen. Weder man selbst noch unsere Umgebung möchte es erfahren, dass wir es übertreiben. Es wird sich schon alles emanieren, wie man es braucht. Das würde nicht zu forcieren sein. Es ist gegeben, nicht genommen, was uns zu eigen ist. Eine Verweigerung des Menschen hat ihn nicht weitergebracht. Impuls. Zwei Wege ergeben eine Schwelle. Der Mensch hat zwei Füße, aber er kann allein nur einen Weg begehen. Darum erhält er sein Wesen, darum stellt er eine Einheit von sich aus dar. Dazu bräuchte er nichts zu tun. Unterdessen gehen wir unsere Wege und erfahren das Leben. Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass man uns auf Abzweigungen von unserem Weg aufmerksam gemacht hat. Da wir höflich sind, hören wir die anderen Menschen an. Ihre Worte zu berücksichtigen, fällt uns jedoch schwer. Ihr Weg und unser Weg, das würde nicht vereinbar sein. Zuweilen sehen die Wege einander ähnlich. Aber selbst dann, wenn sie identisch gewesen sind, hat das lediglich als Illusion Bestand gehabt. Man täuscht sich so leicht. Schließlich ist es nicht der Weg allein gewesen, was es ausgemacht hat. Ein solcher ist lediglich ein Phänomen. So etwas löst sich alsbald wieder auf und erscheint danach nicht dich zu sein. Alles hat seine Zeit zu eigen. So gilt das auch hierfür. Kommen wir dann aber irgendwann an eine Stelle auf unserem Weg, zu der er sich geteilt hat, tritt auch ein Innehalten bei uns in Kraft. Das soll eine Schutzvorkehrung sein. Dort, wo die Wege sich geteilt haben, dürften wir sie nicht bedenkenlos beschreiten. Es gilt uns etwas, was wir tun, und so wirkt es sich auch aus. Dokumentation. Schwellenwerte. Eine Betrachtung des Gegebenen hat ihre Eigenheiten. Je nachdem, was das ist, was eine Sache betrachtet, erfährt es auch eine dementsprechende Sicht. Doch sie macht allein nur einen Bruchteil dessen aus, was da ist. Zudem ist sie durch ein Medium gebracht worden, was alles gemäß seiner Eigenheit filtriert. Da sehen die Dinge auch so aus, wie sie uns erschienen sind. Der Sachverhalt, dass das wahr ist, soll gegeben sein. Was jedoch nicht stimmen würde, ist, dass das Abbild einer Sache und die Sache selbst, also beide Begebenheiten miteinander vereinbar sind. Nein, im Gegenteil, jede Sache besteht für sich. Da wird auch das Bild davon zu einem Gegenstand. Der Begriff davon kann genauso transportiert werden, wie alles andere auch darauf angewendet werden kann. Dann sprechen wir von einer Virtualität, wenn etwas von einer natürlichen Größe abgeleitet ist und doch als Wirksamkeit fortbesteht. Insbesondere die Physik hat diese Wirksamkeit uns Menschen nahegebracht. Sie ist voller Phänomene und lässt sich gut einsetzen. Impuls. Ursache eines Weltbildes. Wir sehen als Menschen alles im Lichte seines Glanzes. Ein solcher kann jedoch allein nur blenden. Unsere Augen sind so sehr empfindlich. Da hat es uns gut getan, das Licht abzudämpfen. Dann erkennen wir die Dinge nuanciert, wenn wir sie endlich unterscheiden können. Zwei Wege hat es gegeben, um sich mit diesen Emanationen einer Welt vertraut zu machen. Zum einen sollen es die kausalen Sachverhalte sein, welche wir bedenken können. Zum anderen dürfen wir einzelne Dinge als Begebenheiten auffassen und diese mit Zuhilfenahme einer Bewertung ihrer energetischen Konfiguration als Produkt des Wirklichen anerkennen. Ohne jetzt auf eine Kausalität des Gegebenen genau einzugehen, möchte ich kurz etwas zur Konfiguration des Gegebenen sagen. Um den Text kurz zu halten, benenne ich einfach die eigenen Gedanken dazu mit Stichwörtern und bringe sie als eine Liste hier an. Alles und nichts repräsentieren die Summe des Ganzen für jede energetische Konstellation und machen etwas möglich. Nichts ist, energetisch gesehen, als die Basis einer Emanation zu verstehen. Alles resultiert aus einer Ausgeglichenheit des Gegebenen. Alles sich emanierende kommt durch eine Spannung zwischen zwei polaren Wertigkeiten zustande. Sie verkörpern die Unterschiede der Begebenheiten. Solche Wertigkeiten sind als auf eine natürliche Weise gebildete Summen der Potenziale einer Sache aufzufassen gewesen. Ohne eine neutrale, dritte Gegebenheit, kommt kein Fluss zustande. Sie gibt es vor, was erscheint, weil sie das Gegebene vermittelt. Dadurch erst erfährt es seine Gestaltung. Getreu dieser Annahmen führe ich im Dasein meine Wahrnehmung zu jeder Zeit erneut auf ihren Ausgangswert zurück. Dazu setze ich ihre Wertigkeit mit dem unbelasteten Zustand von ihr selbst gleich. Tritt daraufhin eine nochmalige Emanation der Spannung auf, so setze ich diese in der Regel durch ein Werk frei und erhalte mir somit meine Ruhe als Mensch dank des gewählten Ausdrucks eigener Art. Was sich als Werk emaniert hat, das hat einfachen Begebenheiten entsprochen. Es ist dann gelungen, wenn es unverfälscht vor mir erschienen ist. So kann ich es dafür einsetzen, wie es da vorgekommen und wahr geworden ist. Im Grunde hat es die Eigenschaft eines Fraktals, weil sich das Bild der Welt mehr und mehr zu einer einheitlichen Manifestation meiner Kräfte vervollständigen lässt. Der Sachverhalt, dass ein jedes gewirkte Gut ein neues sein soll, hat daran nichts abgeändert, dass sich ein auch für andere Leute wahrnehmbar erkennbarer Stil meiner Werke von sich aus ergeben hat. Er besticht dadurch, dass ich mich zurückgenommen habe, um ihn nicht zu überdecken oder gar zu überertünchen. Stattdessen arbeite ich seine Eigenheiten bis hin zu ihrer Unterscheidbarkeit heraus. Sie sollen es der Leserschaft zugänglich machen, was das ist, an was ich gewirkt habe. Hat der Leser erst einmal das Urbild davon auffassen können, welches für meine Werke gegeben ist, dann wird er auch alle anderen Eigenheiten des dafür gegebenen Fraktals definieren können. Dann aber, wenn er das hinreichend getan hat, muss es auch davon abgeleitet sein und somit ein eigentliches Ganzes verkörpern, was jetzt das Seinige sein soll. Da ist es keine minderwertige Kopie davon, sondern es hat die gleichen quantitativen Eigenschaften zu eigen. Um auf diesem Weg der Übernahme und Aneignung eines anderen Wissens zu guten Ergebnissen zu kommen, bedarf es dann allein nur noch einer Bemessung der dafür gültigen Wertigkeiten solcher Denkwege und Emanationen. Jene Kraft, die einem Menschen zu eigen sein soll, muss für alle Menschen prinzipiell von gleicher Art sein. Ihre Eigenheiten haben eine universelle Gültigkeit. Da hat sie niemand hervorzubringen gewusst, weil sie ein Anteil des Vorgegebenen gewesen ist. Jedoch hat jeder Mensch eine solche Verkörperung seines Widerstands gegenüber den reaktionären Begebenheiten eines Daseins für sich zu eigen, so dass man dessen Eigenheit, als Fraktal über der Natur einer Umwelt zu erscheinen, getrost ausmachen kann. Dann haben alle Menschen allesamt daran partizipiert. Derweil hat die Einheit den Menschen dank einer Vervollständigung seiner Wege mehr und mehr zu einem solchen gemacht und ihm es ermöglicht, das Ganze zu verkörpern sowie eine Einheit zu bilden, die sich durch das Gegebene zu erfüllen vermag. Impuls. Das Stangengetriebe eines Menschen. Der Mensch besitzt einen Leib, dank dessen er sich zu bewegen vermag. Wer seinem Leib etwas Gutes tun möchte, der setzt sich für ihn ein. Dabei hat man es gelernt, einen solchen zu erhalten. Ausgehend vom Aufbau des Körpers eines Menschen erkennen wir an der Konstruktion, dass die Glieder mitunter die Eigenschaften eines Getriebes haben. Da ziehen die Bänder und Sehnen, was uns eine Bewegung ermöglicht hat. Auch die Einrichtung eines Sitzes soll uns somit möglich sein. Als Außenwirkung ist es uns möglich, nahezu jede Belastungsart auf unsere Umgebung zu übertragen und somit können wir eine dementsprechende Reaktionskraft bei uns einleiten. Etwas sehr Gewöhnliches soll derweil die Eigenschaft von uns sein, dass wir oszillieren. Jeder Körper macht das in einer ihm zu eigenen Weise. Mittels des uns eingegebenen Gespürs vermögen wir es, einen Gegenstand in die eigenen Hände zu nehmen und zu ertasten, was wir mit diesem tun. Dabei haben wir es erkannt, dass die Fertigkeit der Wahrnehmung aus einer solchen Oszillation der Körper resultiert hat. Wir betrachten sie als die Taktung der Sinne, nehmen sie aber am ganzen Körper wahr. Das, was wir als Oszillation an uns vernommen haben, soll ein Verbund an uns sein, der für das Ganze des Gesamten besteht. Matthias Schneider hat ihn in seinen Schriften als ein System wahrgenommen, welches die Eigenschaften eigener Frequenzen, Eigenfrequenzen und innerer Resonanzen an sich vereinigt. Folglich sind es Bewegungen und Bewegungseigenschaften, was sie für ihn ausgemacht haben. Erstere sind offensichtlich, letztere sind unbekannt, verborgen und versteckt. Sie treten allein nur so in Erscheinung, dass sie das System der Substanz und ihrer Struktur mit einem Wesen überlagern, welches lokal vorkommt und sich in Bezug zu seiner Umgebung befindet. Es ist also ein System von Eigenschaften, Wertigkeiten und Korrespondenzen. So ist es erschienen und so ist es wahr gewesen. Dokumentation. Verkettungen. Eine Eigenschaft des Menschen soll mittels der phänomenalen Erscheinung einer Aktivierung angesprochen und zur Resonanz gebracht werden können. Dazu fokussieren wir eine solche und setzen sie in Kraft. Das Letztere soll einfach sein, weil wir mittels unserer Potenziale Energien freisetzen können. Das Erstere hingegen soll auch einfach sein, damit beides zur selben Menge passt hat und gelingen wird. Darum müssen wir bestimmte Annahmen dazu treffen, welche dafür wichtig sind, damit wir es recht machen können. Der bestehende Fokus soll der tatsächlich von uns zu wählende Fokus sein. Aufrechterhalten des Gegebenen, eine Voraussetzung für einen Erhalt des Ganzen. Das vorhandene Potenzial soll in einem minimal kleinen Umfang eingesetzt werden. Freisetzung einer Kraft der Zurückhaltung sowie Einsatz einer Größe geringen Ausmaßes zur Aktivierung im Fokus des Menschen. Eine Bestimmung von Potenzial und Fokus hat also bereits bei uns stattgefunden. Daraufhin setzen wir jenen oszillatorischen Kraftimpuls frei, der dieser Einrichtung zu eigen ist. Er soll in der nun folgenden Weise erscheinen. Strich die beiden Symbole und sollen dabei für die beiden Aktionen, halten und unterbrechen, gestanden haben. Das soll die kürzeste Verkettung sein, die denkbar sowie möglich gewesen ist. Im Nachgang daran hat der dadurch aktivierte Anteil an uns solche Momente freigesetzt, die einem Verklingen des Ausgangsimpulses entsprochen haben. Damit haben wir im Grunde unser Ziel bereits erreicht. Eine Zustandsänderung ist somit bei uns eingetreten und wahr geworden. Wir schalten also eine Aktivierung ein, um einen Anteil von uns so anzuregen, dass er sich wiederum beruhigen kann. Dabei findet er zu seiner eigentlichen Ruhelage. Getreu dieser Vorgabe stellen wir unsere Freiheit dazu her, um in Frieden mit einer Umwelt bestehen zu können. Wer so klug gewesen ist, dass er die Dinge belassen hat können, der hat seinen Weg auch irgendwann in einer ihm entsprechenden Weise aufgefunden. Da braucht er es allein nur noch zu verwirklichen, was ihm bereits davon bekannt gewesen ist. Dokumentation. Ordnung über Energie. Die ganze Menschheit sucht nach einer Gelegenheit, um die energetischen Konstellationen der irdischen Realität respektive einer kosmischen Gegebenheit richtig anzunehmen und aus deren Bewertung geeignete Schlüsse zu ziehen. Zuerst hat man es darum angenommen, dass Energie unendlich ist und danach die Ewigkeit des Gegebenen erkannt. Dabei hat man die Entitäten als einfache Größen angenommen, was sie keineswegs sind. Die Größenordnungen, welche sich dank der analytischen Zerlegung der Naturerscheinungen ergeben haben, hat man so zusammenstellen können, dass es möglich geworden ist, damit Maschinen und Anlagen zu erbauen. Davon gibt es mehr und mehr. Ihre Konstruktionsweise ist zumeist sehr fragwürdig, ihr Nutzwert ist nicht hoch ausgefallen. Dabei werden mit diesen technischen Errungenschaften weitere fragwürdige Produkte erzeugt und somit Realitäten geschaffen, wo zuvor keine solchen zu finden gewesen sind. Das sollen eigentliche Katastrophen sein, weil der Mensch der Natur ihre Bedeutung mit jedem weiteren Werk solcher Art abgesprochen hat. Eine Analyse und eine erneute Synthese erzeugen nichts, weil Töts Material eben keine solche Bedeutung zu eigen hat, dass man es zu Recht als Erzeugnis bezeichnen muss. Derweil ist die Summe des Überkommenen stetig am Wachsen, der für die Natur zur Verfügung stehende Raum wird enger, kleiner und er hat nicht mehr die Bedeutung für das Lebendige erreicht, welche er einmal inne gehabt hat. Eine Abwesenheit des Natürlichen erzeugt kein Vakuum, sondern es sorgt für dessen Auslöschung. Natur ist lebendige Ordnung. Dagegen hat der Mensch das Tote kultiviert. Er hat auf das Holzpferd gesetzt und diesem einen leistungsfähigen Motor eingebaut. Da haben sich die Räder gedreht und die Maschine ist schnell gefahren. Für sie hat er Straßen errichtet, damit sie sich leicht ihren Weg bahnen kann. Mit jeder weiteren Errungenschaft hat das Werk des Menschen die Ausstattung der Natur ein großes Stück dezimiert und sie somit für sein Vergnügen eingesetzt und aufgebraucht. Dabei ist sie ihm unendlich erschienen, was in gewisser Weise zugleich wahr und falsch genannt werden muss. Jene vom Menschen geschaffenen Realitäten sind eigentliche Friktionen und sie sorgen für unwiederbringliche Verluste an dem, was wir als die Summe des Gegebenen anzunehmen und zu bezeichnen haben. Jene Summe des Gegebenen hat jeden makroskopischen Anteil des Ganzen ausgemacht und dessen Wertigkeit bestimmt. Da ist auch der Mensch eine makroskopische Größe gewesen. So ist er erschienen. Da kann man um den Menschen eine gedachte Linie ziehen und so die Schnittstellen zu einer Umwelt erkennen. Das sollen die Durchkreuzungen davon sein. Es sind offene oder geschlossene Tore, durchlässige Zonen oder abgeriegelte Verbünde. Was uns zu eigen ist, besteht als Vehikel zu einer Ansammlung und Ausgabe desjenigen Materials, aus welchem wir uns konstituiert haben. Da machen wir es fest, dass diese Gegebenheit eine Summe des Vorhandenen verkörpert. Das soll es sein, was sie zu eigen hat. Das soll die Eigenschaft ausmachen, welche als spezielle Eigenheit bei uns von uns ausgebildet und uns eingeprägt werden kann. Ohne das Material dafür zu eignen, herrscht da allein nur eine Abwesenheit davon vor, welche nicht einmal die Kräfte eines Vakuums in uns einzuleiten vermag. Man kann es dennoch ausführen, was das sein soll. Es ist das Vergessen. Es wirkt wie eine Demenz auf den Menschen und raubt ihm alles, was er hat. Man kann tun, was man möchte, und das ist so gut gewesen. Eine Wertigkeit unserer Gedanken steuert die kognitiven Bereiche des Menschen direkt an. Da verkörpert er eine Größenordnung, die Energien verwaltet, indem er sie sammelt und einsetzt. Daran machen wir den Wandel der menschlichen Art über der Zeit fest. Aus ihm resultiert ein Leben mit spezifischen Eigenschaften, den Quantitäten und Qualitäten seines Daseins. Dieses Leben wird vollkommen zu Recht als eine Summe davon aufgefasst und verstanden, welche es besagt, was wir sind und wie wir gelebt haben. Uns ist nichts anderes zu eigen als eine Ausrichtung. Dabei können wir umso mehr bewegen, je einfacher unsere innere Auffassung von uns selbst ausgefallen ist. Das haben wir gut erkannt und daraufhin damit begonnen, aufgekommene Regungen freizusetzen und Energien abzugeben, indem wir sie genauso durchleiten, wie sie bei uns aufgekommen sind. Wir haben damit aufgehört, Energien für uns anzureichern. Stattdessen setzen wir sie allmählich frei. So haben sie uns bereits zu einem gewissen Anteil verlassen können. Die Summe des Ganzen vermindern wir bewusst bei uns. Wovon wir profitieren wollen, soll der Ordnungsgrad des uns Eingeschriebenen sein. Dokumentation. Wertigkeiten. Keine Energieart kann für sich allein genommen das Ganze verkörpern, was durch Energie bereits in der Welt an Erscheinungen emaniert worden ist. Die Phänomene erfolgen, weil sie bei ihrer Erscheinung einem eindeutigen Pfad gefolgt sind. Das soll ihre Erscheinungsweise ausmachen, dass sie ihren Weg zu jeder Zeit gefunden haben. Dabei haben sie ihn von sich aus dem Gegebenen eingeschrieben und es somit durchdrungen, wann immer das vonnöten gewesen ist. Im Nachgang daran sind sie verklungen. Wie hat nun der Autor Schneider die Energie aufgefasst? Nun, Er hat einen trivialen Ansatz dafür gegeben, nachdem er einen solchen sich einmal bedacht hat. Da ist die Natur erschienen und ihr ist eine Energie zu eigen, welche sich am Grad ihrer Ordnung kategorisieren lässt. Das hat er beschaut und so für die Lehre, jene Freiheit des energetischen Weltbildes eine Zahl vorgegeben. Das soll die 1-1 gewesen sein. Da hat alles nichts bedeutet und ist nichts gewesen, wenn es diesen Grad erreicht hat. Das ist das Ideal der Erscheinung und es hat durch nichts bestanden. Es ist ein Fixpunkt am Firmament der gegebenen Umgebung in der Natur. Sie erscheint, aber wir haben sie nicht zu erlangen gewusst. Es ist der Stern, der über uns stehend hell geleuchtet hat. Er hat die Wertigkeit, Ainsaf, weil er so nicht vorgekommen ist und doch sich als etwas Lichtes ordnend auf die Welt auswirkt. Demgegenüber ist das Irdische ein Wesen. Es hat alles zu eigen, was es ausmacht, ein Wesen zu sein. Da verkörpert diese Sache alles in einer vollständigen Weise, aber es hat keine andere Ordnung zu eigen als die der innerlichen Ausrichtung auf etwas Gegebenes. Da hat es die Wertigkeit der elementaren Lehre, der Null. Es ist eine Null für das Ganze. Bei ihr laufen alle Fäden zusammen, welche die Matrix eines Gewebes aufgespannt haben. Gleichwohl muss sie einzig und nicht einzig zugleich sein. Da hat sie es geschafft, uns durch ihr Wesen zu beeindrucken. Sie löscht alles aus und ist darum imstande dazu, diesen Vorgang auch in umgekehrter Abfolge zu emanieren. Da besteht etwas mit einem Mal und wird erscheinen. Der Glanz davon ist alles andere als nichtig gewesen. Er verkörpert die Eigenheit, die allem auf eine eigene Weise eingeschrieben ist. Das aber hat die Echtheit des Vorgegebenen bedingt und sie ermöglicht. Da ist es mit einem Mal wahr gewesen, was bei uns erschienen ist. Somit hat Schneider die Lehre und das Leere als voneinander unabhängige Variablen der gleichen Größenordnung angesehen. Da erscheint das Leere zuweilen ohne Ordnung und verkörpert ein Chaos. Hat es aber erst einmal die Balance seiner Eigenheiten erlangt und ist für lange Zeit stabil gewesen, dann hat es auch etwas davon ausgestrahlt, was durch seine Emanation an der Welt erschienen ist. Es ist zu einem Sender einer Botschaft geworden und hat sich dazu bereit gemacht, einen Rückgabewert des Ebengleichen zu erfahren. Somit hat es sich in Unabhängigkeit begriffen und etwas verkörpert, was wir als Material aufzufassen gewusst haben. Ein solches ist fest und hohl zugleich, leer und prall soll es auch sein. Da kommt es vor und ist gebildet aus Leerem. Alles daran hält an sich fest, was seine Stabilität ausgemacht hat. Da vererben die Begebenheiten ihre Eigenschaften durch eine Einfärbung der Räume. Alles wird bunter, aber auch grauer ist es uns erschienen, dass so vieles zugleich vorgekommen ist. Ist dann das Licht der Sonne des Tages darauf gefallen, dann haben sich diese Stoffe erhoben und getanzt. Im Schein ihres Lichtkegels haben sie sich geordnet und farbenprächtig gestrahlt. Was soll man da anderes davon sagen können als das? Impuls. Integration. Dann, wenn jemand einmal das getan hat, was er gerne tun möchte, soll er kongruent zu seinem eigentlichen Willen sein. Man erkenne dazu das eigene Wesen und dessen Stellung einfach an, um es bei seinen Denkprozessen eingehend berücksichtigen zu können, wer man ist und was man hat. Geschichte. Wiederkehrende Strukturen. Bei der Arbeit an seinen Wikis ist Schneider so vorgegangen, dass er die dazu zugehörigen Texte bei Freischreibstunden erstellt, gesammelt und dann korrigiert hat. Unterdessen hat er sich vom Publikum des Internets bereits über die Schulter blicken lassen. Dabei hat er sich immer wieder einmal auf seinen wahren Weg besonnen. Dokumentation. eine transzendentale Wirklichkeit. Diese Welt, der Mensch und sein Erscheinen basieren auf einer transzendentalen Erfahrung des Wirklichen. Ausgehend von einer Schau des Gegebenen lassen sich zu jeder Sache Reflexionen abbilden, dank derer sie vorgekommen sind. Der Mensch hat allein nur das verwirklicht, was ihm auch möglich gewesen ist und für das eine gute Gelegenheit bestanden hat. Derweil sind alle Dinge endlich und limitiert gewesen, ihre Reflexion jedoch hat als Idee zu jeder Zeit fortbestanden. Darum gibt es sie, darum kommen sie vor. Wir müssen das Gegebene an der Natur auffinden, um einen Zugang zu ihnen zu erhalten. Eine Basis des Wirklichen soll darum von uns anerkannt werden, so dass sich etwas einstellt und wahr wird. Dokumentation. Das wahre Wort. Wer klug sein möchte, der handle nach seinen Gedanken. So habe ich es mir gesagt. Es ist von einem wahren Wert gewesen, was uns die Menschen entgegengebracht haben. Daraufhin haben wir uns die Wertigkeit ihrer Worte angesehen und das Gute daran festgemacht, was sie uns einmal gesagt haben. Der Klang ihrer Stimme zeigt uns etwas auf. Was das ist, soll das Wesen eines Menschen sein und diesem entsprechen. Alles bündelt sich bei uns zu einem solchen Wesen. Darum sind wir ein Mensch. Das soll etwas sein, was gut ist. Die Lüge ist wie ein Diktat. Infam ist ihr Erscheinungsbild. Man erkennt sie daran, dass sie uns einen Zwang aufzuerlegen versucht hat. Sie entbehrt einer wirklichen Bedeutung und ist darum obsolet für das Glück eines Menschen geblieben. Sie hat lediglich dazu gedient, ein solches Glück bei uns in Frage zu stellen. Mitunter sind die Menschen fehlgeleitet und tragen komische Gewänder. Genauso verhält es sich mit ihrer Stimme und den von ihnen gesagten Worten. Sie haben sich damit verkleidet und ihre wahren Gedanken vor uns verborgen gehalten. Je mehr sie auf die Weise gesagt haben, desto mehr haben sie unseren Sinn mit ihren Aussagen verschleiert. Das haben wir nicht gewollt, wir haben es aber auch nicht für uns gebraucht. Dokumentation. Ein Anteil des Gegebenen. Ein Mensch partizipiert an seinem Dasein und erhält dabei eigene Anteile, welche er zuvor favorisiert hat. Dabei verhält es sich mit seinem Vermögen wie mit einem Krug Wasser. Was er davon verschüttet hat, ist danach auch weg. Da verbleibt ihm irgendwann allein nur der Krug. Doch auch dieser kann zu Bruch gehen. Um diesen Fall zu beschauen, legen wir alles aus unseren Händen und stellen den entsprechenden Krug vor uns ab. Da bleibt er in Sichtweite und zugleich haben wir unsere Hände leer. Das soll der gesuchte Moment sein, welcher den wahren Anteil am Gegebenen von uns kennzeichnet. Ihn haben wir anerkannt, er zeigt uns etwas von unserem Wesen auf. Ein solches Wissen haben wir benötigt, welches es uns klar macht, wer wir sind. Eine Wirkung von uns auf andere Menschen hat zu jeder Zeit erneut eingesetzt. Jeder Mensch ist auf seine Weise getaktet, jeder Mensch ist auf seine Weise ausgestattet. Derweil sind wir allein nur für etwas zuständig, für was wir uns zuvor bereit gemacht und auf das wir uns vorbereitet haben. Ins kalte Wasser sind wir nicht gerne gesprungen. Jedoch haben wir bereits manche Erkältung im Leben erfahren. Es ist alles so, wie es bei uns erschienen ist, und es kann das Ganze auch als wahr bezeichnet werden, was wir dabei erfahren haben. Darunter sind wir nicht gegangen, aber darunter sind wir auch nicht gefallen. Impuls. Bedingtheit einer Vorgabe. Die Erkenntnis eines Menschen ist eine Folgewirkung und sonst ist sie nichts gewesen. Es hat keinen Sinn, seine Erkenntnisse in den eigenen Wahrnehmungsbereich einfließen zu lassen, da sie Auswirkungen einer Überlegung verkörpert haben und folglich aus diesen resultiert haben. Wer aber eine Auswirkung, wie die Erkenntnis eine sein muss, und eine Ursache von ihr miteinander gleichgestellt oder gar miteinander gleichgesetzt hat, der hebelt die Vernunft am Menschen und auch bei sich aus. Das ist nichts Mögliches gewesen, dafür hat auch keine Gelegenheit bestanden. Das Einzige, was durch ein solches Gebärden wahr werden kann, sind sophistische Erörterungen. Der Umstand, dass sie nichtig gewesen sind, ist mit Sicherheit bereits mehrfach innerhalb der Dauer der Menschheitsgeschichte belegt worden. Der Sachverhalt, dass man so etwas bald wieder vergessen hat, zeugt von der trügerischen Eigenschaft der Natur eines Menschen. Sie ist zu jeder Zeit gegeben und könnte nicht einfach so aufgelöst werden. Dokumentation. Verwahrlosung der Menschen. Alle Welt hat danach gestrebt, mit sich selbst klarzukommen. Dabei hat man schon bald erhebliche Abstriche gemacht und die Voraussetzungen dafür angepasst, was ein Lebensglück ausmachen soll. Mehr und mehr haben sich die Menschen isoliert und sind für sich gestanden. Da haben sie auch allein nur etwas Dementsprechendes für sich erhalten können. Mit wenigem sind sie ausgestattet, darum haben sie sich dazu bereit gemacht, mehr und mehr zu eignen. Das Beschaffen von lebensnotwendigen Gütern haben sie selbst geleistet und so ihre Situation zu jeder Zeit stets verstärkt. Manche Belastung hat sich so bei ihnen ergeben, die erheblich gewesen ist. Um diesen Hexenkessel nun endlich doch noch verlassen zu können, muss man seine eigenen Festlegungen überdenken und diese gegebenenfalls wieder aufheben, wo sie einen an der Vollendung des eigenen Wegs gehindert haben. Dokumentation. Erfüllung und Ruhm eines Menschen. Wer etwas auf sich gehalten hat, der hat sein Joch nicht abgeworfen, sondern es stillgenommen und getragen. Gedanke. Betrachtung. Deine Freiheit hört dort auf, wo meine anfängt. Zitat. Dokumentation. Klebstoff. Wer ein Werk geschaffen hat, der prägt es sich ein. Da soll es gut sein, wenn es so lebendig gewesen ist, wie wir es auch sind. Als Übermittel ehren davon sollen die Regungen eines Menschen fungieren. Da habe ich diese als die eigenen Frequenzen eines Menschen bezeichnet. In einer gleichen Weise wie wir auch kommen sie davor. Mit gewissen Reflexen soll das verbunden sein. Sie sind es, welche wir fokussieren und bündeln können. Mancher Impuls möchte da von uns ausgehen und so durch uns freigesetzt werden. Impuls. Das Ego und seine Angst. Der Mensch ist daseinsberechtigt und ausgestattet. Da bräuchte er sich nicht über diese Bedingungen hinaus zu entwickeln, welche damit verbunden sind. Es genügt, dass er das Gegebene versteht. Das leistet er gut, solange er sein darf, was er ist. Eine Inversion der Wahrheit ist verkehrt gewesen und hat dem Menschen geschadet. Ist er nicht gegen sie angekommen, hat er sich allein nur in eine Beliebigkeit seiner Handlungen flüchten können. Da hat er viel getan, aber nichts Gutes für sich bewirkt. Der Tadel der Menschen und ein zugleich auftretender Stau der fürs Leben notwendigen Handlungen haben ihr Übriges dazu beigetragen, dass das Dasein als Mensch in einer überwältigenden Weise verstanden wird. Dennoch ist das Ego die Einheit eines Menschen und seine Angst ihr Antrieb geblieben. Sich auf diesen Zusammenhang zurückzubringen soll einem Menschen als Person die Tore zur Erkenntnis öffnen können. Ein Glanz und eine Gloria haben dagegen zu nichts geführt, solange wir uns nicht auf das Ganze eingelassen haben, was das Gesamte bei uns ausmacht. Phänomenales. Heilungsweisen. Bevor man in das System des eigenen menschlichen Organismus eingreift, weil man meint krank zu sein, gelte es diverse Prüfungen vorzunehmen. Solche sollen dazu geeignet sein, uns die notwendigen Einsichten zu vermitteln, welche wirkliche Hinweise darauf liefern, ob man etwas hat. Man schaue es sich gründlich an, ob das so zutrifft, wie man es gemeint hat, dass es wahr sei. Dazu ziehe man sich in das eigene Refugium zurück. Allein nur jener, welcher ein solches tatsächlich besitzt, kann die dazu erforderlichen Proben durchführen und schlau daraus werden. Da es mir aktuell täglich möglich ist, ein solches aufzusuchen, bin ich sehr froh damit, was mir dabei gelingt. Ich untersuche das Meinige also zeitweise auf seine Erforderlichkeit. Ausgehend vom Ist-Zustand meiner Dinge habe ich es festzustellen, dass ein solcher von einer gutartigen Natur ist. Ich ordne die von mir erkannten Dinge dabei einander zu und stelle sie passend ein. Ein Eingriff in den menschlichen Organismus kann allein nur willkürlich durch uns erfolgen. Darum muss man sorgsam dabei vorgehen. Eine Heilung erfolgt daraufhin spontan oder es ist keine gewesen. Phänomenales. Friktion. Immer dann, wenn etwas geschieht, geht auch etwas vom vorherigen verloren. Das führt zu einem neuen Ausgangspunkt für das Gegebene. Impuls. Ein frischer Geist. Er hat keine Angst vor der Gefahr. Er hat sie nicht gekannt. Impuls. Realität. Was nicht gezündet hat, haben wir nicht erreicht. Darum sind wir erneut auf uns zurückgefallen. Gedanke. Ein grundsätzlicher Zielkonflikt. Ein Training begabt den Menschen, es beschwert ihn aber auch. Alle Leichtigkeit geht ihm so mit der Zeit verloren. Leichtigkeit aber ist eine der Voraussetzungen, um etwas von Wert erreichen zu können. Da müssen wir von allem bald erneut ablassen, wenn wir sie uns erhalten möchten. Somit streben wir einen steten Wechsel für uns an. Wir möchten uns einsetzen, aber wir würden uns nicht verausgaben wollen. Auf Dauer erreicht man allein nur mit einer moderaten Gangart sein Ziel. Die Art eines Zieles legen wir selbst für uns fest. Manch einer hat da immerzu ans Gewinnen gedacht. Da hebt er sich von allen anderen ab. Das hat ihn noch mehr beflügelt. So kommt er schneller voran als sie. Dokumentation. Alle sind krank. Der Glaube an eine gutartig aufgebaute Welt dürfte nicht missverstanden werden. Sie gibt die Bedingungen für uns Menschen vor, denen wir gerecht sein müssen. Das würde nicht bedeuten, dass allein nur Freizügigkeiten für uns bestanden haben. Im Gegensatz dazu soll es wahr sein, dass wir allesamt daran gelitten haben, dass wir für uns etwas in verkehrter Weise vorgesehen haben. Da haben wir manches fälschlicherweise für richtig angenommen und damit gar nicht gut ausgesehen. Gegenseitig haben wir es uns so erklärt, wie wir gemeint haben, dass es richtig sein wird. Auch das ist zuweilen heftig ins Auge gegangen. Manche Verletzung des Rechts hat durch uns stattgefunden, ohne dass wir das so vorgeahnt oder gar gewollt haben. Da hat uns das eigene Handeln und auch der eigene Habitus betreten gemacht. Einer Verantwortlichkeit haben wir uns derweil keineswegs entzogen. Darum hat es uns alles etwas ausgemacht. Das haben wir so gesehen und vernommen, weil das Leben im eigenen Dasein es uns aufgezeigt hat. Daraufhin haben wir nach Maximen gesucht, welche den Verfall des eigenen Lebensglückes etwas abmildern sollen. Solche haben wir allein nur selten gefunden. Noch seltener haben wir sie anzuwenden gewusst. Derweil haben wir uns von einer Erfahrung des medialen Weltgeschehens stark zurückgezogen und dem eigenen mehr Raum bei uns gelassen. Damit ist das Brachland endlich von uns betreten worden. Da haben wir uns erste Gedanken dazu gemacht, wie wir leben möchten. Folgende Grundsätze haben wir derweil als gut und richtig anerkannt. Die unterschiedlichen Arten eines Bewusstseins sind allesamt gleich viel wert. Das Prinzip der Gleichwertigkeit reguliert das Zusammenwirken des Gegebenen. Die Gedanken eines Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht ausgewirkt haben. Ein Spielraum und eine Absicherung eines Menschen kommen auf. Dank der eigenen Natur eines Menschen kann er dann bestehen, wenn er ihr gerecht gewesen ist. Dem Erhaltungsprinzip des Guten nach setzt sich der Mensch für das Gute ein. Eine Unabhängigkeit des Menschen resultiert aus dessen Neutralität. Die Autarkie und die Autonomie können von uns bewahrt werden. Das Gegebene besteht fort. Die Begebenheiten variieren. Die Basis einer Situationsbeschreibung hat vor uns Bestand. Alles ist bereits durchmischt. Auf jeglicher Ebene hat das gegolten. Eine vollzogene Schöpfung und schöpferische Auswirkung, wie sie tatsächlich vorkommen. Der Anfang und das Ende haben keine Relevanz für das Ganze. Eine reguläre Auffassung der Grenzwerte als das, was sie sind. Dokumentation. Nichts weglassen. Eine solche Literatur, wie ich sie verfasst habe, baut auf einem eigenen Erleben auf. Da gibt sie etwas davon wieder, was mir viel bedeutet hat. Die bereits gefundenen Worte leuchte ich aus und suche nach jenen Ergänzungen der bestehenden Schriften, welche dazu gut gepasst haben. Von Zeit zu Zeit kämme ich den Bestand derselben durch und verbessere etwas davon. Das soll meine Dinge aufwerten. Mit der Dauer dieser Betätigung habe ich erkannt, wie alles gut zusammengeht. Daraufhin habe ich die Schriften auf ihren Zusammenhang untersucht und manche Auslassung daran aufgefunden. Diese Leerstellen habe ich mit dafür passenden Gedanken befüllt und manches über das Wesen der deutschen Sprache dabei gelernt. Die Schriften sind im Nu entstanden, aber sie sind nicht sofort fertigzustellen gewesen. Mein Vermögen hat zuerst herangebildet werden müssen, ehe ich das bewerkstelligen habe können, dass sie mir gelungen sind. Ich setze voraus, dass die Schriften es nachvollziehbar ausdrücken, was von mir gestaltet worden ist. Eine solche Kongruenz der Worte zum mir Gegebenen habe ich anvisiert, als ich sie aufbereitet habe. Dokumentation. Triviales. Das Wesen der Zeit hat der Mensch an sich verspüren können und so sein Glück daran festgemacht, was er gegenwärtig erfährt. Da ist eine Zeit für alles gewesen, was bei ihm erschienen ist. Sie soll uns dank unseres intensiven Erlebens des Wirklichen zugänglich sein. Da können wir sie vernehmen und belassen, ohne deswegen etwas falsch zu machen. Eine Beliebigkeit der Handlung zum Moment der Gegenwart hat es noch niemals gegeben. Alles, was wir jemals getan haben, hat sich ausgewirkt. Daran machen wir jene Ordnung fest, welche natürlich ist. Ihre Eigenschaften sollen von einer trivialen Art sein. Dank der Natur finden wir jene Ursache für uns, welche uns dabei hilft, das Wesen von uns in seiner Einheit zu gewahren. Da ist der Sachverhalt eines Daseins als Mensch gut wahrgenommen worden, als wir eine Emanation unseres Wesens mit der natürlichen Erscheinungsweise des Gegebenen gleichgesetzt haben. Eine solche möchten wir nun betrachten. Dazu möchte ich Ihnen etwas von meiner Lebensgeschichte mit auf den Weg geben. Ihre Phasen lassen es gut voneinander abgegrenzt erscheinen, was da bei uns vorkommt und besteht. Ich gebe nun in einer kurzen Übersicht die zeitliche Anordnung jener für mich relevanten Phasen meines Daseins wieder und ergänze sie um die ungefähren Daten derselben. Vorzeit, der Bereich meines Lebens, zu welchem keine absichtliche Modulation meines Schicksals von mir bewirkt worden ist. Bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Erste Phase der Erneuerung, eine Vergegenwärtigung der Güte meines Lebensglückes hat es verursacht, dass ich nach einem eigenen Weg zur Verwirklichung von mir selbst Ausschau gehalten habe. Ab dem 13. Lebensjahr erste Lesung des Buches Sport und Yoga von Selvarajan Yesudian und Elisabeth Heich. Erste Phase des Verlusts, der undefinierte Bereich meines Lebensglückes hat mich zu einer Sinnkrise geführt und mich damit konfrontiert, was in Wahrheit in meiner Macht gestanden hat. Ab dem 16. Lebensjahr Ausschluss aus der Gesellschaft aufgrund meines Wesens. Hauptphase I. In dieser Zeit bin ich nicht allein nur auf mich zurückgeworfen worden, ich habe mich auch in mir zusehends stärker verloren. Ein innerlicher Abgrund hat sich aufgetan und mir ein gutes Dasein nahezu unmöglich gemacht. Ab dem 19. Lebensjahr. Verlust I. Nach einer ganzen Weile der Annahme der gedanklichen Reflexionen anderer Leute haben sich diese grundsätzlich als fruchtlos erwiesen. Hauptphase 2. Rückbesinnung auf das eigene Gut, ab dem 30. Lebensjahr. Erhaltung I. Aufbereitung des eigenen und Bewahrung einer Wertigkeit des Gegebenen. Ansatz 0. Bewahrung und Bewährung. Eine Verträglichkeit von dir soll das zentrale Motiv deiner Handlung sein. Ansatz I. Fange jetzt etwas mit deiner dir bereits gegebenen Haltung an. Verwirklichung der Lehre. Ansatz 2. Alle zeitlichen Erscheinungen an dir stellen dir etwas Eigenes zur Verfügung, was sich mittels der eigenen Reflexe in die Welt zurückbringen lässt. Resonanztheorie. Ansatz 3. Im Übergangsbereich liegt die Wahrheit geborgen zutage. Das Licht ist dort zu finden, wo etwas ist. Hauptphase 3. Verwirklichung einer affirmativen Lebensweise, ab dem 40. Lebensjahr.